Oh, wie bang ist's mir im Busen, dass der große Herr Professor sich ergötzet, mir zur Prüfung meiner Sprechkunst den Mephisto aufzuhalsen. Holde Muse, erfülle meine Gabe mit der nötigen Inspiration. Welche Couleur, welch Temperament soll ich erwählen, dem großen Goethe recht zu tun? Bitte schon. Zu gewichtig scheinen mir die großen Worte. Einen Döner, bitte. Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen. Wir lernen das Überirdische schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdger und schöner brennt als im Neuen Testament. Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Immer rein damit, Junge. Schön scharf. Verflucht sei er, der Herr Professor. So ist mir völlig schleierhaft, welch Stimmklang ich jetzt soll gebrauchen. Welch Stimmklang hat die rechte Kraft? Schön scharf. Geschrieben steht, am Anfang war das Wort. 3,20 €. Nein, grauslich klingt das, als wär's der Hofnarr, der dies spricht. Alter Preis, Junge. Geschrieben steht, am Anfang war das Wort. Und tschüss. Und tschüss, Digga. Jetzt war's des Narren Großpapa. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Alter, willst du mich verarschen, Digga? Ey, ich hab dich gefragt, was du essen willst. Also laber keinen Scheiß. Verzeiht, werter Herr. Ich war in Gedanken. Seid so gut und bereitet mir eine dieser köstlichen Fleischtaschen aus dem fernen Orient, wie mich dünkt. Ja, was du da laberst, ey, kann keine Sau verstehen, Digga. Und interessiert mich auch nicht. Klar, Mann? Also bestell was oder verpiss dich. Natürlich, werter Herr. Einen Döner, bitte. Und verzeiht mir meine Narretei. Alles klar, Digga. Döner kommt sofort. Hörspielprojekt.de. Podcast. Das ist der Schaf. Sag mal, was hat denn der da reingetan? Will der mich vergiften oder was? Ach so, wir sind auf Sendung. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörtalker. Wir begrüßen Sie zur Folge 3 unseres Hörspielprojekt-Podcasts mit dem Thema Am Anfang war das Wort. Alter. Sprache, Dialekte, Sprachgenres und auch das Sprechen. So, hier gegenüber steht der Nils. Hallo. Und mir gegenüber steht unser neues Redaktionsmitglied, nämlich der Werner. Applaus. Und wir beginnen auch gleich mit unserem Themenüberblick. Wir haben ein schönes Feature vorbereitet zum Thema Dialog. Es beginnt mit einem Beitrag von Mr. Kubi zum Thema Dialog und Autor. Dialog und Regie, ein kleines Audio-Essay von Nils. Und last but not least, Dialog und Sprecher, zwei Interviews, eines von Felix Würgler und eins von Jens Ohrenblicker-Wenzel. Dazwischen wird es einige Beiträge aus den inzwischen bewährten Rubriken zu hören geben. Ja, Sascha Kiss präsentiert uns eine Soundküche, allerdings mit einem eher, postkulinarischen Thema. Eine ausführliche Rezension zum zweiten Teil der Hörspielprojekt-Hörspielserie Parapol hat der Pollux für uns vorbereitet. Und zu guter Letzt wird unser Andi die aktuellen Hörspielprojekt-News verlesen. Doch erstmal schalten wir rüber zu Mr. Kubis Feature Dialog und Autor. Hörspielprojekt Feature. Der Unterschied zwischen dem beinahe richtigen Wort und dem richtigen Wort ist so groß wie der zwischen dem Glühwürmchen und dem Blitz. Dieses Zitat von Mark Twain beschreibt die Herausforderung, der sich ein Autor stellen muss, wenn er ein Hörspielskript verfasst. Im Folgenden wollen wir uns anhören, was Autoren tun können, um solch einen Blitz in den Dialog einschlagen zu lassen. Doch zur Einstimmung ins Thema Dialog und Autor hören wir uns ein Interview an, das Jens Ohrenblicker auf der letzten Buchmesse geführt hat. Und zwar mit einem echten Profi. Ich sag nur, kennen Sie den Darkside Park? Frag mal nach. Neben mir sitzt Eva Leon Menger. bekannter Hörspiel- und Hörbuchautor. Hast einen interessanten Werdegang. Du hast angefangen als Grafiker. Du hast sogar erzählt, du hättest in Deutsch damals eine 5 gehabt. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich, ja. Ist nicht nur ein Marketing-Eck. Nein, ist kein Marketing. Nein. Wie kommt man denn dazu, Autor zu werden dann mit einer 5 in Deutsch? Na, es ging darum, dass ich gern lernen wollte, Dialoge zu schreiben. Und weil ich eigentlich zum Film wollte. Und dann habe ich gedacht, dann lerne ich es am besten in der Werbung. Und bin so dann Texter geworden. Dialoge schreiben ist genau unser Stichwort. Es geht nämlich um Dialoge. Inwiefern lernt man in der Werbung Dialoge schreiben? Nun, man hat eben nur 20 Sekunden Zeit. Manchmal, wenn man Glück hat, sogar 30 Sekunden, um eine Geschichte zu erzählen. Und dann lernt man in 20 Sekunden sehr schnell, dass man nicht beschreibend arbeiten soll, sondern dass der Hörer auf jeden Fall auch mitdenken muss. Und ich habe sehr, sehr viele Funkspots geschrieben in der Zeit. Und da hat es auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Sprechern zu arbeiten und zu schauen, was man aus den Dialogen rausholen kann. Und was zeichnet denn einen guten Dialog aus? Normalen Dialog, den so zwei Menschen im normalen Leben miteinander führen, einen Hörspieldialog, was ist da die Besonderheit? Da ist tatsächlich ein Unterschied zwischen der Werbung natürlich, weil ich muss in 20 Sekunden eine Botschaft auch transportieren. Aber im Hörspiel und im Film, für mich, ist Dialog natürlich die spannendste Form mit ganz eigenen Regeln, die im Roman nicht funktionieren. Das heißt, Menschen unterhalten sich und wiederholen sich oft. Das heißt, man sagt die gleichen Sätze, man sagt die gleichen Wörter. Beim Roman achtet man ja darauf, dass man bloß nicht in jeder Zeile das gleiche Wort sagt. Im Dialog muss es genauso sein, weil die Menschen aus dem Bauch rausreden, so wie ich jetzt auch, und erst in der Sekunde nachdenken. Und ein Autor beim Roman denkt natürlich über jeden Satz und geht nochmal drüber. Das ist aber im normalen Dialog, wie wir uns unterhalten, nicht so. Wenn ich Hörspiele schreibe oder Skripte für Filme, reagieren meine Figuren wie im echten Leben. Das heißt, wenn man mein Skript erstmal liest, denkt man, das ist ja aber ziemlich einfach. Die wiederholen sich ja, die sagen kurze, einfache Sätze, nehmen nochmal auf, was der Partner gesagt hat, der Gesprächspartner. Und sehr, sehr umgangssprachlich. Sieht auf dem Papier erstmal sehr, sehr billig aus. Jetzt ist zum Beispiel ist ja eine Interviewform. Das heißt, du stellst mir eine Frage und ich antworte darauf. Aber wenn wir uns das ohne Mikro unterhalten würden, würden wir sozusagen die Wörter wie Ping-Pong-Bälle uns hin und her spielen. Und das ist das Wichtige beim Dialog, dass man auch Sachen auch auslässt. Also man muss eigentlich Gesprächen zuhören und merken, wie unterhalten sich denn wirklich Personen untereinander? Und auch wie unterhalten sich Freunde, wie unterhalten sich Fremde? Und wenn man da aufmerksam zuhört, kann man sehr, sehr viel lernen. Also ich versuche, meine Dialoge so zu schreiben, als würden sie wirklich genauso stattfinden. Inwiefern hilft der Dialog jetzt eine Figur zu charakterisieren? Also der hilft extrem. Also wie gesagt, das schreibt auch jeder andere. Ich sehe mich auch als Dialogautor. Das macht mir auch am meisten Spaß, weil da kann man ja extrem gegen den Strich arbeiten. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe mit einer bösen Figur zu tun, die aber nette Sachen sagt, dann ist die Fallhöhe extrem hoch und es wird sehr, sehr spannend. Wichtig, was ich gelernt habe in der Werbung, ist, ich musste immer Geschichten in 20 Sekunden erzählen. Und das gilt aber im Hörspiel oder beim Film genauso. Ich darf die Leute nicht langweilen, es muss was passieren. Ich kann nicht eben sagen, ach, war das Wetter schön oder nicht. Das funktioniert, so eine Situation funktioniert dann nur, wenn wir angenommen, wir haben die Situation, du sagst mir, ich muss einen Dialog schreiben, wie das Wetter war. Dann sage ich dir sofort aus dem Bauch raus, ja, dann sind es zwei Serienkiller, die gerade eine Minute vorher jemanden umgebracht haben und dann über das Wetter reden, dann wird es plötzlich spannend. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Film und Hörspiel? Also hast du dann am Skript nachträglich was geändert? Nein, eigentlich bei mir lustigerweise nicht. Da habe ich gar nichts geändert. Meine Filme wären auch immer sehr dialoglastig. Auch meine Kurzfilme, die ich gemacht habe, funktionieren auch ohne Bild, erstaunlicherweise. Das ist mir aber erst später bewusst geworden. Das heißt, ich bin tatsächlich sehr dialogorientiert. Also mein allererster Kurzfilm Geteiltes Leid mit Florian Lukas, das ist ein Telefonat, braucht man keine Bilder. Und der zweite, Tremper, es spielt nur in einem Auto. Braucht man auch keine Bilder. Das ist tatsächlich, und die der Prinzessin, das erste, wäre ein Episodenfilm gewesen. Das sind immer zwei Personen an einem Ort. Im Beichtstuhl, an der Bushaltestelle, in der Wohnung. Und man kann die ganz leicht verfilmen. Ich wüsste gar nicht, welche besonderlichen Bilder ich schreiben würde. Wahrscheinlich hat es mich doch deswegen zum Hörspiel gebracht. Hast du auch schon mal Regie geführt oder machst du nur Schreiben? Regie im Film und auch bei Hörspielen und Hörbüchern. Wobei bei Hörspielen, nein, bei Hörspielen habe ich noch keine Regie gemacht. Okay, ja. Weil das ist die Frage, wenn du jetzt schreibst, denkst du, hast du dann auch schon zum Beispiel Töne, Sounddesign, Stimmen im Kopf oder überlässt du das alles dem Regisseur und schreibst einfach deinen Text und deine Dialoge und gibst es dann weiter? Nee, ich hab immer Stimmen im Kopf. Ich weiß immer genau, für wen ich schreibe. Ich schreibe manchmal sogar auch Figuren und versuche die dann oder diese Sprecher dann auch wirklich zu bekommen. In dem Sinn habe ich natürlich schon Regie gemacht oder Co-Regie bei der Prinzessin und mein Tipp an alle, die gerne Dialoge schreiben oder ihre Dialoge verbessern wollen, ist der beste Trick ist wirklich, sich in ein Café, in ein Restaurant zu setzen und den anderen Leuten bei den Gesprächen zuzuhören. Das habe ich auch so gemacht. Im Bus, wie auch immer. Und man muss hören, wie die Leute miteinander reden. Und wie reden Freunde miteinander, wie reden Fremde miteinander. Und da liegt das Geheimnis drin. Und dann kann man gute und immer wieder Sätze wiederholen. Was sind so die größten Fehler bei schlechten Dialogen? Der größte Fehler ist definitiv, immer die Sachen zu sagen, um es zu erklären. Also, das ist natürlich ein No-Go. Aber genau. Ja, weglassen ist auch das große Geheimnis. Immer wegzulassen und auch für Irritationen zu sorgen, ganz wichtig. Also angenommen, Mama fängt den Dialog an mit deinem Wetter und sagt, ach, was haben wir denn halt für ein schönes Wetter? Und der andere sagt dann, ja, aber das Schnitzel war hervorragend. So, und plötzlich als Hörer denkt man, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und das sind natürlich so die Sachen, die man einbauen muss, um den Hörer zu fangen. Ja, es gibt ja Hörspiele mit Erzähler, es gibt Hörspiele ohne Erzähler. Was ist so deine Meinung dazu? Was ist besser? Für mich gibt es da gar keinen besser, sondern es muss immer zu dem jeweiligen Buch passen. Ein Erzähler kann hervorragend sein, weil er mich eine Stimmung, der nimmt mich an die Hand und beschreibt mir es. Und ohne Erzähler bin ich natürlich gleich reingeworfen in die Szenerie. Und damit muss man auch spielen. Man kann ja einen Sprecher einbauen, ihn dann weglassen, wenn es spannend wird. Die Buchmesse ist super! Genau, er hat recht, die Buchmesse ist super. Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du irgendwelche Vorbilder? Ich habe viele Vorbilder. Wer schreibt die besten Dialoge? Welcher Autor? Also mein Vorbild erstmal ohne Dialoge ist definitiv Alfred Hitchcock und Steve Jobs. Das sind meine beiden Vorbilder. Und von Dialogen, ja, da gibt's eine Menge. Also meine Vorbilder sind alle im Filmbereich angesiedelt, aber das ist ja sehr, sehr ähnlich wie im Hörspiel. Immer wenn Personen miteinander reden. Tolle Dialoge finde ich zum Beispiel auch beim Weißen Hai, auch wenn er schon ganz alt ist. Da gibt es natürlich auch besonders tolle Sätze, wie wenn sie den Weißen Hai sehen, sagen, wir brauchen ein größeres Boot. Ja, okay, vielen Dank. Gerne. Dann viel Erfolg weiterhin mit deinem Label. Dankeschön, euch auch viel Spaß. Dankeschön. Dialoge simulieren Gespräche, aber Dialog ist nicht gleich Gespräch. In dem Interview, welches wir eben gehört haben, wurde uns der Tipp gegeben, belauscht die Leute in den Cafés. Wenn man solch ein Gespräch belauscht und analysiert, besteht dieses Gespräch häufig aus sinnlosen Wiederholungen, Verlegenheitspausen und schlechter Wortwahl. Psychologisch ist das auch für unser Zusammenleben wichtig, denn ein Gespräch dient vor allen Dingen der Beziehungsarbeit. Es geht darum, einen Kanal zu seinen Mitmenschen offen zu halten. Das ist das Ziel von Gesprächen. Der Dialog in einem Hörspiel wiederum hat als oberstes Ziel, eine Geschichte voranzutreiben. Deshalb wird ein Autor den Inhalt eines Gespräches immer komprimieren und versuchen zu optimieren. Im Folgenden kommt meine Meinung, wie ein Autor das vielleicht machen könnte. Hierfür haben unsere fleißigen Hörtalker ein Mini-Hörspiel in einer Nacht- und Nebelaktion eingesprochen. Ach, Nick, lassen Sie uns umkehren. Dieser Fluss ist endlos. Maurice, Sie haben so viel Franc in diese Expedition gesteckt. Wir werden diesen Schatz heute finden. Versprochen. So wahr ich Nick Edwards heiße. Ich habe Blasen an die Ende. 2 Wochen habe ich mich von den Mücken zerstechen lassen in dieser grünen Ölle. Mein Onkel, dieser verrückte Schreiberling. Ruhe! Das Testament von Onkel Jules ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde. Es gibt keinen Schatz in die Dschungel. Ich paddel nicht weiter. Paddeln Sie, Maurice, paddeln Sie. No, ich paddel nicht. Verflucht, paddeln Sie endlich, Maurice. No. Sehen Sie hinter uns, Alligatoren. Was? Mon Dieu. Tja, eine kleine Dialogszene zum Einstieg. Wir wollen uns an ihr die Aufgaben ansehen, die der Dialog in einem Hörspiel übernimmt. Der Dialog hat seine Wurzeln im Theater. Schon im alten Griechenland gab es Weinlesefeste zu Ehren von Dionysos. Das war der Typ, der für Ekstase und Wein zuständig war. Hier wurde auch gesungen. Ein Chor wechselte sich mit einem Chorführer ab. Aus diesem Chorführer wurde mit der Zeit ein Schauspieler, der eine Geschichte spielte, und zwischendurch kommentierte der Chor die Geschichte. Sprich, es war eine Vorform des heutigen Dialogs. Der Dichter Äschylos war der erste, der zwei Schauspieler einsetzte und somit das schuf, was wir heute als Dialog kennen. Ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Partnern. Ein Dialog übernimmt drei Aufgaben, um eine Geschichte zu illustrieren. Der Dialog gibt dem Zuhörer Informationen, er offenbart die Emotionen der beteiligten Figuren und er definiert und beschreibt die Rollen der Figuren durch die Form. In unserer Dschungelszene haben wir eine Menge Informationen erhalten. Zwei Männer, Nick und Maurice, befinden sich auf der Suche nach einem Schatz im Dschungel. Dazu paddeln sie einen Fluss hinab. Anscheinend bezahlt Maurice Nick für diese Suche. Der Anlass für die Expedition wurde auch schon angedeutet. Das Testament von Maurice' Onkel Jules spricht von einem Schatz. Beide Männer haben also dasselbe Ziel, den Schatz zu finden. Der Dialog liefert also Informationen zum Handlungsverlauf, der Vorgeschichte, der Motivation und der Exposition der Figuren. Des Weiteren unterstützt der Dialog die Emotionen der Figuren. Er kann diesen Emotionen widersprechen oder er offenbart die Emotion indirekt. Emotional widersprechen sich die Figuren am Anfang. Maurice will die Suche aufgeben. Er ist bereit dafür, gegen seinen Dschungelführer zu meutern und ihn durch nicht weiter paddeln zur Umkehr zu zwingen. Er hat sozusagen die Schnauze voll. Nick hingegen ist ganz Feuer und Flamme. Der Abenteurer will weitersuchen. Dieser Widerspruch wird erst durch das Auftauchen der Alligatoren aufgelöst. Beide haben wieder das gleiche emotionale Teilziel, nämlich die Flucht. Darüber hinaus habe ich vorhin gesagt, dass die Rollen der Figur auch durch ihre Form beschrieben wird. Die Rollenbeschreibung durch die Form meint die Vokabeln und die Diktion, welche die Figuren in einem Dialog benutzen. So ist zum Beispiel Maurice mit einem französisch klingenden Dialekt ausgestattet. Er flucht französisch. Mit Vokabeln und der Diktion einer Figur kann man auch sehr gut Berufe beschreiben. Ein Professor spricht halt anders als ein Bauarbeiter. Doch hören wir, wie es weitergeht. Kommen Sie, Maurice. Greifen Sie den Stock. Ich ziehe Sie an Land. Was für ein Angriff. Diese Bestie. Sie haben die Kanu zerfetzt. Und unsere Vorräte. Was? Très mauvais. Wir werden verhungern. Ich, Maurice Louis Verne, im Dschungel verhungern. Wo ist meine Tasche? Das nur wir geht, Onkel Jules Testament. Das Foto. Merde. Die Bestien haben meine Tasche gefressen. Monsieur Nick, wo wollen Sie? Meine Tasche wiederholen. Sind Sie wahnsinnig? Gegen einen Alligator antreten, nur mit einem Buffy-Messer? Da muss der Alligator durch. Mon Dieu, was ist in dieser verdammten Tasche, dass Sie Ihr und vor allem mein Leben aufs Spiel setzen? Hä? Eine, Schatz? Könnte man so sagen. Ich befehle Ihnen, hier zu bleiben und mich zu beschützen. Maurice, das Foto ist un... Haben Sie das auch gehört, Maurice? Ja, worauf sollte man nun beim Dialogschreiben achten? Heppel soll einmal gesagt haben, das Notwendige bringen, aber in der Form des Zufälligen. Als Autor sollte man darauf achten, klare, eindeutige Worte zu verwenden, den Dialog in kurze Sätze fassen, denn die Sätze müssen sich ja auch gut sprechen lassen. Hier hilft es, sich die Sätze selber laut vorzulesen. Im Dialog sollten die Figuren nicht anfangen zu monologisieren. Sowel Stein sagt zur wörtlichen Rede, mehr als drei Sätze sind eine Rede. Und eine Rede ist kein Dialog, sondern ein Monolog. Also das, was ich hier gerade mache. Dialog erzeugt immer Tempo. In einer Geschichte, Monologe nehmen Tempo heraus. Wichtig ist, dass man die Kernsätze in Bezug auf die Spannung hin optimiert. Ein Spannungssatz baut auf das hin, was der Figur wichtig ist. Das Wichtigste steht am Schluss. So sagt Maurice zum Beispiel: Monsieur Nick, wo wollen Sie ihn? Meine Tasche wiederholen. Sind Sie wahnsinnig? Gegen einen Alligator antreten, nur mit einem Bowie-Messer? Da muss der Alligator durch. Das Dramatische, dass Nick nur ein Bowie-Messer hat, um mit dem Alligator zu kämpfen, steht am Schluss des Satzes. Umgestellt würde der Satz weniger Spannung erzeugen. Auch sollte man versuchen, spezifische Worte zu verwenden, also zum Beispiel Bowie-Messer anstatt Waffe. Oder ein anderes Beispiel, anstatt Blume sollte man eine rote Rose schreiben. Auch wichtig, um Spannung zu halten, auf einmal gestellte Fragen muss nicht geantwortet werden. So fragt Nick: Wo ist meine Tasche? Das noch wer geht, Onkel Jules, das Foto. Merde. Die Bestien. Und er erhält keine Antwort, da Maurice mit sich selbst beschäftigt ist. Trotzdem leitet die Frage zu der nächsten zielführenden Handlung von Nick hin. Er will sich seine Tasche wiederholen, koste es, was es wolle. Alligator hin oder her. Da fragt man sich als Zuhörer, genau wie Maurice, was ist denn in der Tasche, beziehungsweise was hat es mit dem Foto auf sich? Eine Schatz? Was für den Satz gilt, gilt auch für die ganze Szene. Sie sollte auf einen Höhepunkt hinzulaufen. In dieser Szene ist es der vermeintliche Alligatorenkampf, der durch die Schreie einer Frau unterbrochen wird, bevor er eigentlich begonnen hat. Hier haben wir einen unerwarteten Wendepunkt. Aber hören wir mal weiter. Kommen Sie, wir müssen der Frau helfen. Frau? Was für eine Frau? Diese Frau. Eine Frau. Eine Frau? Alligator und Frauen! Was ist das hier für einen Dschungel? Vorsicht, Maurice! Hier ist Treibsand! Hilfe! Ach, ich rufe um Hilfe und wer kommt? Nick Edwards. Monsieur Nick? Kennen Sie etwa die Frau, die dort versinkt? Ja, Maurice. Darf ich vorstellen, das ist meine Ex-Verlobte, Jenny Larson. Für dich, Nick. Immer noch Frau Dr. Larson. Verlobt? Eine Doktorin? Nick, du Schuft. Zieh mich heraus. Ja, sie ist Doktorin der Archäologie, Kryptographie und im Weglaufen. Weglaufen? Ich stecke im Treibsand. Sollten wir sie nicht herausziehen, Monsieur Nick? Herausziehen? Jenny, du hast mich einfach sitzen gelassen in Venedig. Oh, hör mir auf mit Venedig. Ich versinke. Venedig sehen und du warst schon. Nick, es tut mir leid, was damals passiert ist. Ich wollte dich nicht verlassen, aber mein Bruder... Dein Bruder? Er brauchte meine Hilfe. Ich hab dir doch eine Nachricht hinterlassen. Gut, sie war verschlüsselt. Auf meinem Foto. Hast du es denn nicht mehr? Jenny, ich kann kein Altolmekisch. Und dein Foto, wo soll ich das haben? Ich habe nicht mal eine Tasche dabei. Altolmekisch. Du hast es also entziffert? Ich... Ach hier, halt dich an dem Ast fest. Ich zieh dich heraus. Am Anfang der letzten Szene hatten wir einige Wortwiederholungen. Kommen Sie, wir müssen der Frau helfen. Frau? Was für eine Frau? Diese Frau. Eine Frau. Eine Frau? Wort- und Satzwiederholung können Verwirrung ausdrücken. Sie betonen die Wichtigkeit eines Gegenstandes. In unserem Fall ist Maurice wohl eher verwirrt, wieso mitten im Dschungel eine Frau um Hilfe ruft. Darüber hinaus wird der Hörer mit einer Menge Subtext in Bezug auf Jenny und Nick konfrontiert. Subtext ist das, was nicht offen ersichtlich ist, aber innerlich in den Figuren doch vorhanden. Ein Autor muss dem Hörer diese innerlichen Vorgänge hörbar machen. Das ist im Hörspiel im Vergleich zum Film doch eher schwierig, da hier die ganze Körpersprache nicht zu sehen ist. Aber schon Jennys erste Sätze sagen dem Hörer, dass sie Nick von früher her kennt. Im weiteren Dialog wird klar, sie hatten eine Beziehung und wie in den meisten Beziehungen geht es bei den beiden um Macht. Nebenbei, Maurice und Nick haben auch eine Machtbeziehung. Maurice ist zwar offiziell der Geldgeber der Expedition, aber wo es lang geht, sagt Nick. Doch zurück zu Nick und Jenny. Und dein Foto, wo soll ich das haben? Ich habe nicht mal eine Tasche dabei. Indem Nick behauptet, er hätte kein Foto mehr, zeigt er Jenny, wie unwichtig diese verflossene Beziehung mit ihr war. Doch der Hörer weiß schon mehr als Jenny. Er weiß, es ist eine Lüge von Nick. Das Foto von Jenny bedeutet Nick sogar so viel, dass er einen Alligator im Kampf herausfordert. Nur mit einem Bowie-Messer. Trotzdem belügt Nick Jenny wegen dem Foto. Für den Dialog ist diese Lüge aber ein Mittel, den Subtext im Hörspiel für den Hörer zu verstärken. Warum haben wir diese Person gerettet? Sie rennt schneller durch die Dschungel als Sie, Monsieur Nick. Maurice, nichts gegen Jenny. Sie ist halt eine begnadete Entdeckerin. Hey Jungs, schau doch. Junge, Sie könnten meine Tor hoch. Oh, la. Was ist das? Der Tempel der Dialogonen. Mon Dieu. Ein Tempel. Gold, Schatz. Lasst mich vorbei. Passen Sie auf mit dem Feuer. Sehen Sie? Überall altes Papyrus. Und wo ist die Gold? Das ist nur eine Haufen altes Papier mit Worten drauf. Genau, Maurice. Für die alten Dialogonen war das Wort heilig. Mehr wert als Gold und Diamant. Worte? Was soll das für eine Schatz sein? Eine Wortschatz? Hier, an dieser Steinwand sind seltsame Hieroglyphen. Jenny, kannst du das lesen? Das hast du doch gerade selber mit einem Stück Kohle hier hingeschrieben. Ja, aber kannst du es lesen? Das ist ja altolmekisch. Hier steht, ich liebe dich. Oh, Nick. Ach, Jenny. Oh, no. Und was ist jetzt mit meinem Schatz? Armer Maurice, nicht immer findet man einen Schatz. Oder vielleicht doch? Tja, doch falls er nach Paris zurückkehren will, um Autor zu werden wie sein Onkel Jules Verne, fasse ich noch einmal meine Aussagen zu Autor und Dialog zusammen. Der Dialog hat in einer Geschichte die Aufgabe, Informationen zu den Figuren sowie deren Emotionen und deren Rollencharakterisierung dem Hörer verständlich zu machen. Der Autor sollte darauf achten, dass der Handlung einfach durch den Dialog zu folgen ist. Im Dialog sollten kurze, klare Sätze und spezifische Worte verwandt werden. Denken und Fühlen der Figuren müssen sich im Dialog widerspiegeln. Auch die Form, also ein bestimmter Dialekt, kann eine Figur beschreiben und charakterisieren. Fremdwörter sollte man markieren und eventuell überarbeiten. Und Berufsvokabular sollte man vorher recherchieren. Auch wichtig aus meiner Sicht ist, dass man sich die Dialoge laut vorspricht und sie dann auch notfalls kürzt. Hat man eine Szene fertig geschrieben, sollte man die Sätze und die gesamte Szene auf den Spannungsaufbau hin optimieren. Das Entscheidende zum Schluss. Und wenn man schon dabei ist, sollte man auch darauf achten, ob es ein Macht-Beziehungsgefälle im Dialog gibt. Machtfragen sollten im Dialog aufgezeigt werden. Daraus nähert sich die Binnenspannung. Wichtig sind auch Fragen wie, sind die Figuren in jeder Szene auch emotional charakterisiert? Was impliziert der Subtext? Was weiß der Hörer? Was weiß die Figur? Das, was ich hier kurz für Autoren umrissen habe, kann man durchaus auch anders sehen. Es führen ja halt viele Wege nach Rom. Das sollte hier auch nur ein Input-Feature sein. Wir können aber gerne darüber im Forum diskutieren, was es noch für Möglichkeiten oder alternative Wege gibt. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich noch bei unseren Sprechern Andy Süß, Freddy B. und Dorle Hoffmann, die das hier wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eingesprochen haben. Danke. Hörspielprojekt Feature. Da hat eine kreative Feder nun mit Fleiß und Genie ein Skript voll von eindrucksvollen, plastischen Dialogen auf den Weg gebracht. Jetzt beginnt die Regie. Zum Thema Regie wurde im Hörtalk schon so manch wilde Diskussion geführt. Einmal mehr zeigt sich hier das Farbspektrum aus Professionalität, Utopie, Perfektionismus und Enthusiasmus, das dieses Forum so herrlich bunt macht. Worüber noch weitgehend Einigkeit herrscht, ist die Tatsache, dass die mit der Regie Beauftragten und die Tonschneidenden bei uns meist ein und dieselbe Person sind. Da scheint ja die dezentrale Produktion, die wir hier praktizieren, quasi zu diktieren. Letztere sind, wie jemand mal treffend schrieb, schließlich diejenigen, die aus allen Zutaten am Ende einen leckeren Kuchen backen. Es müssen während des Schnittprozesses unzählige stilistische und geschmackliche Entscheidungen getroffen werden, was ja klassischerweise Aufgabe der Regie ist. Ergo muss diese sowieso während des ganzen Schnittes auch anwesend sein. Diese Aufgabe dezentral zu verteilen wäre schlicht absurd. Doch nicht selten möchten auch die Autoren und Autorinnen einen Daumen auf der Entwicklung ihres Babys haben. Und schon an diesem Punkt scheiden sich die Geister ganz immens. Ein Glücksfall sind natürlich so omnikompetente Künstler wie der Rick Future-Vater Sven Matthias, der seine Werke vom ersten Buchstaben bis zum letzten Akkord weitgehend allein realisieren kann. Wohl kaum jemand wird bestreiten, dass seine Hörspiele wie aus einem Guss klingen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Standpunkte wie den von Franjo Frankovic, seines Zeichens Autor von Der erste Schnee und vielen anderen Werken, der sagt: Lass die Experten ihre Arbeit tun. Autoren sollten lernen, ihre Babys loszulassen. Es beginnt bereits beim Casting. Sollte die Regie die Stimmen allein auswählen oder passiert das besser im gemeinsamen Einvernehmen mit denen, die die Geschichte ersonnen haben? Und im Arbeitsverhältnis zwischen Regieführenden und Sprechenden stellt sich diese Frage erneut. Marc Schülert, seines Zeichens Sprecher und Cutter, unter anderem der Barastür-Chroniken, schrieb einmal: Bei den bisher drei Hörspielen, die ich umgesetzt habe, habe ich schon während des Lesens gewusst und quasi vor Augen und Ohren gehabt, welche Stimmen, welche Geräuschkulisse und welche Musik ich brauche. Als Cutter und Regisseur muss ich von Anfang an eine ganz klare Vorstellung von allem haben. Sonst darf ich die Produktion gar nicht erst beginnen. Ich, der ich selbst in allen Teilbereichen der Hörspielproduktion tätig bin, hielt damals dagegen, dass man den kreativen Synergieeffekt eines künstlerischen Ensembles gar nicht hoch genug bewerten könne und ich immer bestrebt sei, alle Beteiligten so viel wie möglich in den Gestaltungsprozess einzubinden. Die Betonung liegt hier, wie ich nachträglich korrigieren möchte, auf wie möglich. Denn es gibt doch einige gewichtige Nebenaspekte bei uns. Zum einen sind da nicht nur, wenn auch doch einige professionell ausgebildete Stimmen unter uns, sondern auch Amateure, das ist übrigens Französisch für Liebhaber, die diese Plattform nutzen, um neue Horizonte auszukundschaften, selbst also eher zum Wachsen hier sind, als jetzt Expertise beizusteuern. Zum anderen habe ich selbst schmerzlich festgestellt, dass der enorme Arbeitsaufwand, ein Hörspiel in der Freizeit zu schneiden, auch mich mehr und mehr dazu treibt, in meinem Idealismus Abstriche zu machen, damit meine Motivation an dem schneckenhaften Arbeitstempo nicht zerbricht. Es ist aber interessant zu beobachten, dass alle hier und da ganz eigene Grenzen aufzeigen. So wird seitens von Sprechern und Sprecherinnen wie beispielsweise Christiane Marx, Felix Würgler oder Dagmar Bittner wieder und wieder darum gebeten, die Regieführenden mögen mehr Retakes einfordern. Es bedeutet natürlich für die Cutter und Cutterinnen eine wahrlich unangenehme Verlängerung des Arbeitsprozesses, wenn sich mitten im Schnitt zeigt, dass zwei Interpretationen des Textes, die zwei Personen geliefert haben, einfach nicht recht zusammenpassen wollen. Auch scheint eine innere Hemmung seitens der Regie nicht selten zu sein, die mit dem Gefühl einhergeht, sie würde ihre armen Sprecher und Sprecherinnen in unzumutbarer Weise belästigen, wenn sie deren Arbeit erneut einfordert. Dabei wird eines leider oftmals nicht bedacht. Ein solches Versäumnis der Regie, einen Retake nicht zu ordern, wird seitens der Hörenden meistens als mangelnde Sprechleistung wahrgenommen. Die Schauspieler unter uns ärgern sich dann zu Recht, weil sie gar keine Chance hatten, ihr Bühnenhandwerk der gekonnten Interaktion vernünftig auszuüben, und die Laien unter uns haben ebenfalls das Gefühl, es nicht drauf zu haben. Doch während ich dies schreibe, sehe ich auch, dass der Hörtalk sich diesbezüglich deutlich weiterentwickelt, wenn ich an all die Retakes denke, die ich selbst im letzten Jahr liefern durfte. Doch Regie führen ja nicht nur Regisseure. Beliebt ist auch die immerwährende Diskussion über Regieanweisungen direkt im Skript. Auch hier vertritt Frankovic den Standpunkt: Lass die Experten ihre Arbeit machen. Und plädiert für ein Minimum an Regieanweisungen. Es heißt da: Ein gut geschriebenes Skript sei so selbsterklärend, dass es eigentlich keiner Regieanweisungen bedürfe. Mir persönlich ist dieser Ansatz etwas zu romantisch. Ich würde wohl auch Maß halten wollen, allein damit Sprechern und Sprecherinnen genügend Freiraum bleibt, sich künstlerisch zu entfalten. Doch habe ich schon einige Skripte gesehen, in denen wirklich jeder Satz mit einer Regieanweisung versehen war. Der Hintergedanke ist wohl: Man könnte den Satz auch so interpretieren, ich will ihn aber so haben. Ich finde auch diesen Standpunkt berechtigt. An diesem Punkt kam die Vertrauensfrage in die Diskussion. So wurden Stimmen laut, die sagten: Autor oder Autorin müssten eine Person zum Cutten finden, in deren Handwerk und guten Geschmack sie voll und ganz vertrauen, und ebenso müsse dann der Cutter beim Casting verfahren. Ich finde, das hört sich ganz toll an. Da schließe ich die Augen und denke an das Making-of auf der Bonus-DVD von Herr der Ringe, wo ein begeisterter Drehbuchautor seinen besten Freund, den Regisseur, in den schillerndsten Farben lobt. Doch bei aller Romantik sollten wir sehen, dass dies ein Forum ist, wo sich viele Leute noch nie persönlich begegnet sind, wo Menschen zusammenkommen, die aus ganz unterschiedlichen professionellen Backgrounds stammen. Und es ist vor allem sehr, sehr schwierig, hier jemanden zu finden, der den Cut übernimmt, wenn man ein eigenes Skript realisieren möchte. Es gibt in der Regel nicht die große Auswahl. Doch ich persönlich würde das gar nicht negativ bewerten. Ich denke, es ist wichtig, das zu sehen und damit umzugehen. Dass man einem Forumsmitglied nicht einfach so dasselbe Vertrauen entgegenbringen kann wie einem langjährigen Arbeitskollegen, scheint mir nur natürlich. Und meine Überzeugung ist, dass sich dieser Mangel durch gegenseitigen Respekt und vernünftige Kommunikation hervorragend ausgleichen lässt. Es erfordert nur ein wenig mehr Einsatz. In meiner künstlerischen Laufbahn war ich immer ein Verfechter von flachen Hierarchien und freier Entfaltung. Doch während meiner Teilnahme an dem im Februar in Berlin aufgeführten Live-Hörspiel-Musical Anyone Can Whistle war es mir vergönnt, einmal in den Genuss der wirklich kompetenten, höchst visionären und mega autoritären Regie des Regieassistenten der Staatsoper von Hannover, Martin Geberger, zu kommen. Es war geradezu magisch, wie er in 8 Tagen à 9 Stunden Proben eine fast 2-stündige Aufführung eines 20 Menschen starken Ensembles auf die Sekunde genau durchgetimt hat und was für Energiewogen dabei frei geworden sind. Ich möchte einige der Mitwirkenden hierzu selbst zu Wort kommen lassen. Da habe ich Martin kennengelernt und ja, fand das einfach total spannend. Ich finde ihn einen ganz ganz besonderen, schrägen Vogel auch, der mit einer solchen Energie nach vorne prescht und so hundertprozentig da ist und was der alles will und was der auch alles in kürzester Zeit hinkriegt, also es beeindruckt mich sehr. Manchmal ist es auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also kommt man fast gar nicht mit, aber man wird so reingesogen und das gefällt mir. Also der zieht einen so wahnsinnig mit und es macht alles auch sehr viel Sinn, was er sagt, sodass ich da unheimlich großes Vertrauen habe und eine große Lust habe, mitzumachen einfach. Also das hat er bei mir ausgelöst und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Arbeit, die wir hier gemacht haben. Ja, empfinde ich ganz genauso. Ich finde es auch Wahnsinn, wie er... Ich habe das auch so wahrgenommen, dass der so reingesogen wurde. Ne? Ich wurde so mit konfrontiert. Ich wusste gar nichts am Anfang und dann jeden Tag irgendwie tiefer rein. Und also als ich gestern irgendwie auf der Bühne war und das irgendwie erlebt habe, kann ich nicht anders sagen, war ich also eigentlich die ganze Zeit hinterher immer noch sprachlos, dass das in einer Woche möglich ist. Ja, das ging mir ganz genauso. Weil das ja so ein komplexes, dichtes Stück ist und 8 Tage, also vorher habe ich auch das Stück gar nicht so im Detail verstanden. Das war für mich also ein Riesenberg und dann, dass dann auch in den letzten 2 Tagen, jetzt bis gestern, das Ganze nochmal jeweils so einen Sprung gemacht hat, also das finde ich wirklich wahnsinnig toll. Und das, glaube ich, hat damit zu tun, dass er so eine Zugkraft hat und alle so in das Boot geholt hat und alle auch bei ihrem Ehrgeiz so gepackt hat. Und dann haben alle irgendwie ihr Bestes da reingegeben und das hat sich eingelöst, finde ich. Also es war gestern nochmal um so ein Stück höher, das Niveau, fand ich, als am Tag davor. Und so griffiger nochmal, ja, also das fand ich toll. Neben mir, der ich hier nur die Atmos eingespielt habe, half noch Andreas Hegewald als Hörtalkler. Er war zusammen mit Isabel Zobel für die Folies zuständig. Dass ich wieder meiner Überzeugung diese Erfahrung so positiv wahrnahm und dennoch eher ein Freund der nicht autoritären Regie geblieben bin, unterstreicht einmal mehr das Fazit, zu dem ich zusammen mit vielen anderen Hörtalk-Partizipierenden am Ende der eingangs erwähnten Diskussion gekommen bin. Den richtigen oder den besten Stil gibt es nicht. Regie müssen die Regisseurinnen und Regisseure so führen, wie sie es am besten können. Nicht zuletzt, damit uns das breite kreative Spektrum erhalten bleibt, aber vor allem, weil es in unserer Struktur zum Glück überhaupt keinen Anlass für Kompromisse gibt. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Hörspielprojekt Feature. Oh. Boah, jetzt raucht mir aber der Kopf. Hast du kapiert, was die wollte? Natürlich, Werner. Ich habe den Text doch geschrieben, den Jesse da so schön vorgeschlagen hat. Deshalb. Na gut, ich hatte mich schon gewundert, seit wann sie in allen Bereichen der Hörspielproduktion tätig ist. Nee, also alles ich, diese Ichs in dem Text. Na gut, Schwamm drüber. Jetzt machen wir mal weiter mit unseren bewährten Rubriken. Sascha Kies Soundküche, Pollux Rezension. Die Soundküche. Herzlich willkommen zu meiner Soundküche. Heute mit einem eher unangenehmen Thema. Es geht um Wiedergabe von vorverdautem Mageninhalt. In der Hörspielwelt kommt das häufiger vor, als man denkt. Zum Beispiel, wenn man sich unter ominösen Umständen verwandelt. Oder wenn man ganz profan an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt ist. Die Produktion eines entsprechenden Geräusches ist eigentlich gar nicht so schwer. Man öffnet seinen Mund, nimmt den Zeigefinger und steckt ihn ganz weit nach hinten in den Rachen. Ich mache das jetzt mal vor, kann das leider schlecht, während ich spreche, deshalb muss ich das jetzt demonstrieren. Augenblick. Aha. Also, das wäre eine Möglichkeit. Wem das zu unangenehm oder anstrengend ist, der kann das Geräusch auch auf eine andere Art und Weise produzieren. Für die Darstellung des Geräusches bei eher flüssigem Mageninhalt benötigt man ein gut desinfiziertes Klistier, womöglich einen Eimer, ein etwas dickflüssigeres Liquid, dazu eignet sich zum Beispiel in Wasser aufgelöster Honig. Das Klistier füllt man dann mit der angedickten Flüssigkeit und entleert es mit vollem Druck in den Eimer. Optional kann man das 2 bis 3 Mal wiederholen. Einen weiteren Teil der Flüssigkeit nimmt man in den Mund und spuckt ihn genüsslich in den gleichen Eimer. Das Ganze kann man auch 2 bis 3 Mal wiederholen. Die einzelnen Aufnahmen kann man nun wunderbar überlappend hintereinander schneiden. Und voilà, ergibt sich ein druckvolles Ausspeien. Diesen Sound habe ich übrigens in Studis Clan 5 verwendet. Hier, der Eimer-Tom! Oh nein, wir müssen ihn zum Arzt bringen. Besser schnell einen Krankenwagen rufen. Möchte man die Wiedergabe eher festeren Mageninhalts darstellen, zum Beispiel den einer gut durchgekauten, halbverdauten Pizza, benötigt man zusätzliches Material. Zur Darstellung der gut durchgekauten und halbverdauten Bröckchen eignet sich in Wasser aufgeweichter Früchtetee oder mehrere Stunden eingelegter Rindenmulch. Die so gewonnenen Bröckchen lässt man mehrmals auf einen entsprechenden Untergrund fallen. Im folgenden Beispiel habe ich den Früchtetee des Nachts mehrere Male auf den Rasen fallen lassen. Kombiniert mit Spuren aus dem ersten Beispiel ergibt sich damit ein Ensemble, das ich im Hörspiel Im Dunkel der Zeit verwendet habe. Mann, ist mir übel. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Soundküche einen kleinen Einblick in die Produktion eines eher unangenehmen Geräusches vermitteln und wünsche guten Appetit beim Verzehr der kommenden Mahlzeit. Und nicht vergessen, immer gut kauen. Die Rezension. Hallo liebe Hörer, hier spricht Robert aka Pollux vom Hörspielprojekt. Heute möchte ich euch ein wenig über ein Hörspiel erzählen, das mir persönlich sehr gut gefallen hat. Das Hörspiel trägt den kurzen Namen Stolpersteine und ist die 2. Folge der Serie Parapol. Aufgrund unerklärlicher Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit beschließt in Brüssel die Europäische Kommission für Verbrechensbekämpfung am Ende des letzten Jahrtausends die Aufstellung einer Organisation in Den Haag. Ihr Name? EOIPP. European Organization for the Investigation of Paranormal Phenomena. Von den Mitarbeitern kurz Parapol genannt. Der folgende Fall könnte sich so zugetragen haben. Das Konzept der Serie zeichnet sich dadurch aus, dass jede Geschichte aus einem anderen Land innerhalb der Europäischen Union spielt. Die Story. Die Geschichte stammt aus der Feder von Parapol-Miterfinder Franjo Frankovic und verschlägt uns diesmal nach Griechenland. Dort begleiten wir den Ermittler Stelios Gavallas, der sich in die Athena-Zweigstelle von Parapol versetzen lässt. Dort angekommen trifft er auf die eigenbrötlerische Sophia Samara. Ich sehe, die Kollegen haben mich nicht umsonst vorgewarnt. Ach ja, stimmt. Wie nennt man mich doch gleich? Oh ja, die schwarze Witwe. Doch wie viel tragische Wahrheit in dieser Bezeichnung wirklich steckt, will ich an dieser Stelle nicht verraten. Doch dann flattert auch schon der neueste Auftrag herein und Samara und Gavallas sehen sich nicht nur mit übernatürlichen Beobachtungen konfrontiert, sondern auch mit einer im wahrsten Sinne des Wortes steinharten Leiche, die die uns bekannte Realität in die Bereiche der griechischen Mythologie verschiebt. Naja, wenn Sie hoffen, eine Aussage von Petraki zu bekommen, werden Sie auf Granit beißen. Ein junger Mann, die Hände in abwehrender Haltung erhoben, das Gesicht zu einer Maske des Schreckens verzerrt. Aber anstatt auf Pegasus Rücken in mystischen Sphären zu verschwinden, bleibt die Geschichte bodenständig und konzentriert sich auf allzu menschliche Konflikte, die entstehen, wenn man, gewollt oder nicht, von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Trotz des gekonnt geknüpften roten Fadens der Geschichte gebe ich aber auch einen kleinen Minuspunkt für den dramatischen Verlauf der Geschichte, der vielleicht hätte etwas würziger und kurvenreicher gestaltet werden können. Aber was für mich die Geschichte besonders macht, ist, dass hier nicht mit kleinen Andeutungen und scheinbar unscheinbaren Doppeldeutigkeiten gespart wurde und somit dem Hörer genug Platz für eigene Interpretationen lässt. Das ergibt für mich kein schlüssiges Bild. Kein Wunder, dass wir darüber stolpern. Die bösen Erinnerungen wegsperren. Wenn es doch so einfach wäre. Die Sprecher. Die Protagonisten werden von Christiane Marx als Sophia Samara und Roman Ebert als Stelios Gavallas gesprochen. Beide Sprecher machen ihren Job sehr gut, bleiben natürlich und authentisch in ihrer Sprechweise. Im direkten Vergleich würde ich jedoch Christiane Marx einen kleinen Vorsprung geben, da sie Samara ein paar mehr Farbnuancen bzw. Dynamik zukommen lässt. Mein geheimer Favorit ist aber Michael Gerdes. Er besetzt zwar nur eine Nebenrolle als Elektriker eines kleinen Dorfes namens Cato Vermio, aber er spielt seine Rolle so überzeugend nüchtern, dass ich dachte, er würde selbst dort ein kleines Häuschen besitzen. Aber auch die restlichen Sprecher brauchen sich vor ihrer Leistung nicht zu verstecken. Der Schnitt. Der Schnitt wurde in diesem Fall von Falco Diekmann übernommen, der ebenfalls für den Schnitt seines Hörspiels Heterotrophe verantwortlich ist. Hören wir mal rein. Jeder Fermo hatte recht. Es sind nur einige hundert Meter bis zu der Höhle. Der Eingang ist von weitem kaum zu erkennen. Ein schwarzer Spalt, der in die Dunkelheit hinabführt. Verglichen mit seiner ersten Arbeit macht Falco einem gewissen Ort innerhalb Griechenlands alle Ehre. Manche Szenen wurden in Bezug auf Soundeffekte und Musik sehr spartanisch in Szene gesetzt. Hören Sie das? Was meinen Sie? Die Abwesenheit von Geräuschen. Was jedoch nicht heißen soll, dass an Qualität gespart wurde. Ganz im Gegenteil. Der Stil fügt sich sehr gut in die düstere, ja manchmal depressiv anmutende Stimmung der Charaktere ein und hebt ab und an akustische Details hervor, um am Ende ein sattes Bild im Kopf zu erzeugen. Mein Fazit. Ein düsteres und zum Nachdenken anregendes Hörspiel, das die Faszination des Übersinnlichen geschickt benutzt, um dann den menschlichen Konflikt in den Mittelpunkt zu rücken. So, das war's auch schon für meine kleine Rezension. Und für alle, die Stolpersteine noch nicht gehört haben, geht auf hörspielprojekt.de und ladet es euch runter. Es lohnt sich wirklich. Hörspielprojekt News. Die neuesten Veröffentlichungen im Hörspielprojekt. Centralia, eine Actionkomödie aus der Feder von Franjo Frankovic, Schnitt und Regie Marc Schülert. Das Kurzhörspiel Rick Future Extra 4, Die Geisterarmee, geschrieben von Dane Rahlmeier und produziert wie immer von Sven Matthias. Und Positiv, ein Drama von Marcel Kubik, umgesetzt von Micha Feuer. Alle Hörspiele vom Hörspielprojekt sind jetzt auch über iTunes und als RSS-Feed abonnierbar. Damit könnt ihr sicherstellen, dass ihr auch in Zukunft keine unserer neuen Veröffentlichungen verpasst. Am 8. bis 10. Juni war das Hörspielprojekt Aussteller auf der Hörspielmesse Hörspielarena in Köln. Es war ein tolles und spannendes Wochenende. Am 3. August finden sich einige ausgewählte Hörspiele zum Thema Science Fiction und Fantasy auf der Heft-DVD des Magazins Chip. Dabei auch eine Folge Rick Future. Pac-Man-Spieler gesucht. In der Spielhölle des Hörtalk-Forums führen wir regelmäßig Turniere durch. Mach mit beim aktuellen Turnier und werde Pac-Man-Champion. Egal ob blutiger Anfänger oder Vollblut-Profi, jeder darf teilnehmen. Informationen zur Anmeldung und ein Pac-Man-Tutorial findet ihr im Fun-Bereich des Hörtalk-Forums. Das Berliner Podcast-Team wird erstmal Pause machen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Aber die schönste Nachricht zum Schluss. Servus, grüß Gott, hallo. Hallo, wisst ihr, wo das IHW ist, dieses Hörtalk-Wochenende, wo das stattfindet? Hallo, servus. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Das, also da treffen sich also ein ganzer Haufen Hörspielmacher, ne? Und die machen 4 Tage lang bloß Workshops und Party. Hallo, versteht ihr mich? Hallo? Do you speak German? Nett? Doch, ja? They make Workshops sehr, ja? Improvisierter, Creative Writing, Lacherfeuer machen die, Film-Synchro, all stuff about Hörspiel und many body, much, a Haufen body machen die. In the night with lots of drinking and fressing and happiness, total super. Hallo? Danke, super. Das war voll depp. Ich wieder auf so ein Teddy treffen. Hast du kapiert, was die wollte? Ja. Was denn? Hörtag-Wochenende. Was für ein Tünkram. Oh, allerdings. Wir sind doch nicht hier in Hessen auf dem Dürerhof. Nö. Und bis 13. September ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja. Hast dich eigentlich langsam mal angemeldet? Hm? Bei einem Hörtalk-Wochenende? Ja. Klar. Habe ich direkt auf der Hörtalk.de Webseite erledigt. Die haben das doch alles super erklärt. War ganz leicht. Na, das wird auch langsam tiet, dass du mal in die Hufe kommst. Am 24.08. ist nämlich Schluss mit Anmelden. Jo. Weiß noch, letztes Jahr. Ach, jo. Herrlich war das. Prost. Prost. Und kennst du schon den? Kulde feuert und Nordenwind. Gibt ein Grusenbüttel und mit dem Wind. Das war jetzt wieder voll aus der lustigen Kiste gegriffen. Sag mal, I guess I heard the word pint. Werner. Can you translate it? Nein. Aber ihr habt's gehört, das internationale Hörtalk-Wochenende wird wieder stattfinden. Und es sind natürlich noch reichlich Plätze frei. Und wir würden uns freuen über neue Teilnehmer. Auch wenn ihr noch nicht im Forum registriert seid, ihr könnt euch einfach kostenlos registrieren. Ihr findet alle wichtigen Informationen zu diesem internationalen Hörspielwochenende am 13. September auch bei uns im Forum. Wir machen mal weiter mit der zweiten Hälfte unseres Features Dialog. Felix Wirgler interviewt Stefan Dierich, langjähriger Theaterschauspieler, Regisseur und Dozent. Und unser Kranker Jens Wenzel mit einer etwas belegten Stimme führt ein Interview mit Dagmar aus unserem Forum über ihren Beruf als Schauspielerin im Theater, im Film, als Synchronsprecherin und natürlich als Hörspielsprecherin. Hörspielprojekt Feature. Diese Fliege schon wieder, die macht mich ganz... Stefan, ich begrüße dich zu unserem Podcast für das Hörtalk-Forum. Du bist Schauspieler, Regisseur, Schauspielunterricht hast du auch gegeben in deiner langen beruflichen Laufbahn und vor allem produzierst du seit geraumer Zeit selbst auch für die Audiobranche. Das heißt, du bist Hörbuch- und Hörspielmacher und auch alles andere, was sonst mit der Audiobranche zu tun hat, machst du inzwischen selbst als Produzent hier in Babelsberg. Genau so ist es. Super, dass du da bist. Ich möchte mit dir unter zwei Stichworten gerne ein kurzes Gespräch führen. Es geht um Dialog und um Dialekt. Wir sind im Forum Leute, die Xen, die immer alleine mit sich am Mikrofon spielen müssen, als würden sie zusammenspielen. Wir haben ganz selten Ausnahmen. Lass uns zunächst über den Dialekt sprechen. Sprichst du ursprünglich ein Dialekt, Stefan? Ja, der wurde mir auch oft genug angekreidet im Studio. Ich komme, sag mal, heimatlich aus dem sächsischen Raum und da zieht man die Vokale ein bisschen länger. Und du könntest richtig ad hoc sächsisch sprechen, auch wenn man es von dir wünscht, als Sprecher beispielsweise? Freilich, warum nicht? Und ist das Sächsische für dich auch im Vergleich zum Hochdeutschen immer noch sowas wie Heimat? Also wenn du dich spontan äußerst, würdest du dann Sächsisch sprechen? Also wenn ich mich spontan äußere, glaube ich, bleibe ich in einer Mischung aus dem Hochdeutschen und dem Berlinerischen. Aber wenn man in einer gemütlichen Runde ist, in der Alltagssprache, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen lockerer ist und vielleicht das eine oder andere Glas Wein getrunken hat, dann verfällt man schon gern ins Sächsische, weil das kolportiert auch so ein bisschen Lebensgefühl und Heimat auf jeden Fall. Lebensgefühl ist ein gutes Stichwort und auch wenn man locker ist, ist ein gutes Stichwort, weil das beides Dinge sind, die man wahrscheinlich beim Spielen gut brauchen kann auch, oder? So ist es. Also ich benutze das auch immer ganz gerne beim Schauspielunterricht, dass ich den Leuten nicht den Dialekt wegnehme, um sie an eine Rolle zu führen, weil sie ganz oft auch wirklich über den Dialekt zum Charakter der Rolle finden. Er liegt ihnen näher, er ist eben wirklich das Zuhause, im eigenen Körper auch das Zuhause und der Sprung aus dem Dialekt dann in die Kunstsprache, Bühnensprache, Theatersprache, ist meist ein großer, aber wird schneller bewältigt, als wenn man nur mit der Hochsprache anfängt. Das heißt, du würdest auf jeden Fall Menschen, die mit einem Dialekt aufgewachsen sind, empfehlen, wenn sie als Sprecher arbeiten, sich ruhig über den Text, den sie vielleicht als Vorlage haben, zu behaupten und ihn sich auf der Dialektebene anzueignen. Auf jeden Fall. Also man kriegt die Texte meist besser in den Mund. Also man kriegt sie besser im Mund, weil sie näher im Kopf sind. Das heißt, konkret als Regisseur oder im Schauspielunterricht sagst du dann auch, jetzt nimm den Text mal hier meinetwegen von Shakespeare, den musst du nicht genauso wie er da steht aufsagen sollen. Du musst verstehen, worum es geht, mit wem du zu tun hast, links und rechts, wenn du spielst und dann versuch in eigenen Worten dem Ausdruck zu geben. Kann das so ungefähr? Wenn es hilft, ja, wenn es hilft. Also es gibt auch die akademischen Schauspieler, die dann eben gerne im Hochtext bleiben und sagen, nein, ich verhunze mir meinen Goethe nicht, obwohl der nun gerade Dialekt gesprochen hat und auch oft im Dialekt geschrieben hat, was wir gar nicht mehr so wissen, weil wir es nicht mehr hören. Aber ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Das heißt aber, wenn wir jetzt nicht von akademischen Schauspielern sprechen, sondern wie bei uns im Forum auch sehr verbreitet von begeisterten oder enthusiastischen Amateuren, mit denen du ja auch zu tun hast immer wieder als Unterrichtender und Lehrer, dann unterstützt du das, dass sie eher mit ihrer eigenen Sprache umgehen. Ist das richtig? Ja, ich gehe immer erstmal von ihrem Zuhause aus. Also das betrifft ja das Spielen auch. Wenn ich einen Mörder spielen soll, hilft es mir, mich da hinein zu versetzen, wenn ich mir bestimmte Verhaltensweise des Mörders anschaue. Also was könnte ein Mörder tun? Und so ist es mit der Sprache letztendlich auch. Ich versuche, an den Ursprung meiner Sprache zu gehen und der liegt meistens im Dialekt. Wenn wir vom Ursprung der Sprache sprechen, lass uns mal kurz vom Ursprung des Dialogs sprechen, der sich ja inzwischen ziemlich verflüchtigt hat, gerade wenn jeder innerhalb eines Hörspiels eigentlich nur noch mit sich alleine und dem Mikrofon klarkommen muss. Ja. Kannst du da ein paar Tipps oder Hinweise geben? Wie bringst du jemanden in Schwung, um lebendig zu klingen, wenn er mit einem Text vor der Nase und alleine dennoch ein Dialogpartner sein soll? Ja, ich halte das immer für die schwierigste Aufgabe, die es überhaupt gibt, wenn man alleine vor dem Mikrofon steht und sich einen Dialog baut. Also schwierig insofern, weil der Dialog basiert auf dem gesprochenen Konflikt, also auf dem gelebten gesprochenen Konflikt. Das heißt, man muss in einen Konflikt mit sich selber gehen. Man muss einen Konflikt mit sich selber suchen, beziehungsweise mit dem vorgestellten Dialogpartner. Ich kann immer nur in einer Rolle sein, diese eine Rolle mit Konflikten füllen, mit Widersprüchen füllen, damit man ja auf den Punkt kommt? Wenn man, abgesehen davon, dass man natürlich ein Skript ganz lesen sollte und sich mit seiner Figur befasst, dann wäre eine Stärkung der eigenen Position, sich durchaus das Gegenüber, den Widerstand zu der eigenen Position zu vergegenwärtigen. Verstehe ich dich richtig? Große Vorstellungskraft, ja, auf jeden Fall. Also ich muss mir den Gegenüber genau vorstellen. Ich muss sehen, wie der aussieht. Ich muss wissen, wie der sich anhört. Ich muss wissen, wie der riecht. Ich muss wissen, wie der sich bewegt. Und von dort ausgehend kann ich dann anfangen, Konflikte aufzubauen. Ich sage, der passt mir nicht, der riecht komisch, der sieht seltsam aus, der bewegt sich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aha, da gibt es eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Konflikte bzw. Widersprüche, die liegen schon im Text begründet. Auf die kann man dann nochmal besonderen Wert legen. Aber es hilft einem bei der Rollengestaltung, sich immer genau vorzustellen, was ist das für ein Typ? Ja, auch bei der eigenen. Ja, das setzt man dann gegenüber und sagt, wenn so ein kleiner Schwächlicher vor mir steht, der eben so klein und schwächlich und dünn vor sich hin spricht und sich nicht wirklich traut, aus sich rauszukommen, dann kann ich den Konflikt schüren, indem ich den großen, dicken, starken Max markiere und mich dann eben vor den Stellen, oh, was willst denn du? Ja, schon haben wir eine Auseinandersetzung, schon haben wir zwei verschiedene Figuren, geht aber über den Kopf und ich stelle mir genau vor, wie die aussehen, wie die sind. Verstehe, die Gegenpositionen stärken und dann die Rolle der einen Position selber leibhaftig verkörpern quasi. Und ergänzend könnte ich noch sagen, natürlich, wenn ich mich denn traue, und das sollte ich immer als Sprecher oder als Spieler, auch den Kontakt zum Regisseur suchen wahrscheinlich. Gerade wenn ich X'e, gehe ich ja sonst manchmal einfach im Trüben fischen, weil ich nicht weiß, wie diese anderen aufgeschriebenen Rollen eigentlich sind, sondern nur in meiner Fantasie. Sie habt Gestalt nehmen lassen. Ja, der Regisseur, den wir alle suchen, auf den wir alle warten. Also es ist toll, wenn es einen gibt, den unbedingt zur Rate ziehen, weil das ist eine dritte Meinung. Der steht draußen, der sieht die Gesamtsituation, in der man sich ja immer dann nur als einzelner Spieler befindet. Der Regisseur kann einem helfen, kann einem begleiten, kann eben sagen, stell dir vor, du stehst auf freiem Feld und hast die Auseinandersetzung mit dem David und dem Goliath. Zum Beispiel, aber lass mich mal kurz ergänzen, es ist wichtig für mich auch immer wieder, weil ich mich manchmal selber in so einer Hierarchie klemme und denke, der Regisseur ist der Allwissende. Das ist er eben aber auch nicht. Das heißt, oft ist der Regisseur auch sehr angewiesen auf das, was ich anbiete oder mir vorstelle. Manchmal partizipiert ein Regisseur ja durchaus auch an der Fantasie von uns Schauspielern, nicht wahr? Auf jeden Fall richtig. Also allein wie der Beruf des Regisseurs zustande gekommen ist, bezeichnet auch seine Aufgabe. Zwei Schauspieler standen auf der Bühne. Und der eine hat den anderen runtergeschickt und hat gesagt, guck mal, ob ich genau in der Mitte stehe. Und das ist genau das. Also du hast den Überblick. Du kannst sehen, wo ich stehe. Ach, jetzt stehe ich da hinten links. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Der Regisseur ist ein Teil des Ganzen. Auf jeden Fall. Er ist nicht der dominierende Teil. Es gibt das Regietheater, es gibt das Regiehörspiel, wo man merkt, die Sprecher stehen nicht hinter dem, was sie sprechen, sondern die folgen nur den Anweisungen des Regisseurs. Man hört es sofort. Aber es gibt eben auch diese kollektive Arbeit, wie die künstlerische, schauspielerische, sprecherische Arbeit generell funktionieren sollte. Das heißt, dass alle an einem Strang ziehen. Und da gibt es die Funktion des Regisseurs, der eben drüber guckt. Und es gibt die Funktion des Spielers, des Sprechers, der eben in der Materie drinsteckt und dann den Charakter ja auch verkörpern soll. Da du beruflich seit vielen Jahren in all diesen verschiedenen Positionen Erfahrung gesammelt hast, wie würdest du im Moment beschreiben, wo du dich am besten aufgehoben fühlst? Du bist also von Haus aus Schauspieler zunächst, nicht wahr? Ich bin von Haus aus Schauspieler, aber im Moment reizt es mich besonders, meine Sprecher bzw. meine Schauspieler, die ich als Regisseur begleite, in die Richtung zu motivieren, dass sie sich endlich wieder von den Konventionen befreien, von den Bescheidenheiten, wie ich finde, falschen Bescheidenheiten und ihnen Mut zum Spiel zu machen. Also das sehe ich als meine Hauptaufgabe, nicht sie zu inspirieren, sondern ihnen Mut zu machen, sich zu öffnen und sich zu zeigen als das, was Sie sich gerade in dieser Rolle vorstellen. Das finde ich wunderbar. Das wäre eigentlich ein tolles Schlusswort auch für uns im Forum. Also jeden in seinem, so wie er ist, seinem Eigensein sehr zu bestärken. Weil wir leben in einer Welt voller Konventionen, auch gerade was so diese sprachlichen, meinetwegen über synchronisierte Spielfilme oder wie auch immer ins Ohr geratene Töne anbelangt. Du forderst auf, das alles möglichst sein und von sich abfallen zu lassen und zu sich zu stehen. Genau. Danke, Stefan. War super und sehr umfangreich. Ich Tschüss. Danke dir, Felix. Tschüss. I was born under a wandering star. Ja, sehr schön. Mit diesem Lied leiten wir auch unser Interview ein. Dialoge im Hörspiel. Du machst ja nicht nur Hörspiel, du spielst ja auch Theater. Da werden wir später noch drauf eingehen. Oh Gott, ja. Du machst ja, hast ja auch schon bei vielen Sachen im Hörspielprojekt jetzt mitgesprochen. Nenn mal so ein paar zur Auswahl, damit der Hörer weiß, was wir da so von dir hören können, wo deine Stimme zu hören sein wird. Ja, zuletzt jetzt, was erschienen ist, ist Positiv, ein Hörspiel über HIV und AIDS. Da habe ich die Mutter gesprochen von einem netten homosexuellen Jungen, der einen Freund hat, der unter Umständen an HIV erkrankt ist. Dann momentan in Produktion sind zwei große Rollen von mir, einmal in Syracuse und einmal Parasit. Einiges, man kann sich ja überraschen lassen. Genau. Nun ist das ja so beim Hörspielprojekt, du nimmst immer nur deinen Part auf, musst dir den anderen Part vorstellen. Hast du dann jetzt so von deinem imaginären Dialogpartner die Stimme so im Ohr? Also manchmal ja, wir sind ja immer mehr dazu übergegangen jetzt irgendwie bei den letzten Produktionen, wo ich mitgesprochen habe, dass zumindest die Hauptrollen mal so eine Teamspeak-Probe haben oder am Telefon oder so. Dann weißt du ungefähr, hast es noch im Ohr, wie der spricht. Manchmal kennt man die Sprecher auch einfach und weiß schon, naja, der wird es ungefähr so und so machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuche ich es mir irgendwie vorzustellen anhand der Personenbeschreibung, die da ist. Also da finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich die Personenbeschreibung eben durchliest, nicht nur von seiner eigenen Rolle, sondern auch von der anderen Figuren, die vorkommen mit einem im Dialog. Und das funktioniert überraschend gut, muss ich sagen. Also es gibt immer mal wieder, klar, dass man dann am Schluss das Endprodukt hört und sagt, oh Gott, den habe ich mir total anders vorgestellt. Manchmal denkt man sich auch, ja, wenn ich gewusst hätte, dass der so spricht, hätte ich ja ganz anders reagiert. Aber ich glaube, mittlerweile sind viele von den Leuten, die bei uns schneiden oder Dialogregie machen, einfach auch so fit, dass die dann entweder sagen, okay, sprich nochmal ein. Pass auf, ich schicke dir mal die Takes, wie der eingesprochen hat. Da kannst du dich dran orientieren. Dann wird es besser, macht man es einfach nochmal. Oder wenn man im Studio jetzt steht, Synchronsprich zum Beispiel, und der auch keine Ahnung hat, was der andere macht, dann ist es einfach die Verantwortung des Dialogregisseurs, einem zu sagen, okay, vertrau mir jetzt einfach mal, der macht das anders oder ich brauche das in einer anderen Emotion oder wie auch immer. Du machst ja auch Theater. Da Dialoge zu erarbeiten bei den Proben, ist es ja sicherlich ganz anders. Was sind so die großen Unterschiede zwischen Theater und Hörspiel? Ja, ich finde, beim Theater musst du es dir halt nicht alles vorstellen. Also das macht es so viel einfacher, weil ich habe meinen Dialogpartner ja da. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Theater zu spielen, so Schultheater und so weiter, da tendiert man immer dazu, so, man muss jetzt selber alles geben und man muss jetzt eine Emotion reinbringen und man muss irgendeinen Satz wahnsinnig bedeutungsschwanger sprechen und so weiter. Mittlerweile bin ich jemand, der einfach nur reagiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den ich für alles eigentlich mitgeben würde. Man muss nicht von sich aus immer so viel einbringen, sondern im Prinzip auch ein natürlicher Dialog, den ich im Alltag habe. Das sind Reaktionen einfach nur. Irgendjemand sagt was zu mir und dann antwortet man halt drauf. Aber da denkt man nicht jetzt, wie will ich das betonen oder so, sondern man macht's einfach. Und das funktioniert im Theater wundervoll. Also gerade wenn man gute Schauspieler als Gegenpartner hat, dann ist es großartig, weil da kommen die Sätze automatisch und dann ist ja auch der Text der ist dann oft einfach da, weil man die Emotion automatisch dabei hat. Das ist großartig. Und machst auch synchron? Mhm. Was sind da jetzt die Schwierigkeiten? Ich denke, beim Synchron ist, da hast du ja auch nicht so diesen durchgehenden Fluss. Da hast du immer nur kurze Takes, kurze Schnipsel, die vielleicht auch in einer komischen Reihenfolge sind. Wie stellt man sich da schnell drauf ein? Das finde ich schwierig. Also mir hilft das Hörspiel ungemein dazu, weil ja die Verbindung doch ein bisschen da ist. Da ist man natürlich... Oder man hat ein größeres Repertoire, schon zu wissen, ja, wie klinge ich überhaupt, wenn ich die und die Emotionen spreche. Bei Synchron finde ich es aber ganz schwierig, weil man oft, ja, man hat das Original im Ohr und versucht sich daran irgendwie zu orientieren, aber Deutsch klingt halt trotzdem, auch wenn man das Gleiche sagt, anders als Englisch oder Italienisch oder Japanisch oder was auch immer. Also man kann das eigentlich gar nicht nachmachen, selbst wenn man es Wort für Wort irgendwie übersetzen würde. Funktioniert irgendwie nicht, weil die Sprachen anders ticken. Und dann ist es oft ungemein, ja, so ein ganz schmaler Grat, das hinzubekommen, dass die Emotion einfach zu dem, was man im Bild sieht, wirklich stimmt. Weil man da ganz schnell daneben liegen kann, gerade bei Realfilmen. Bei Trickfilmen ist nicht ganz so schlimm. ist die Bandbreite irgendwie größer. Aber bei Realfilmen merkt man halt sofort, wenn jemand nicht ganz richtig in der Emotion drauflegt, die ich eigentlich im Bild sehe. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man eben einen erfahrenen Dialogregisseur auch hat, der einem einfach, ja, oder dem man vertraut und der einem eben sagt, pass auf, einen Ticken weniger oder einen Ticken mehr brauche ich da. Weil der sieht es ja auch, der sieht das Bild dann mit deiner Stimme dazu und hat ja im Gefühl, ob es passt oder nicht. Aber auch da ist es, also ich spiele es nach, ich spreche es nicht nach. Ich stehe hinterm Mikrofon und in meiner Sprechkabine dann und zappel mich da tot manchmal. Also wenn man so Verfolgungsjagden oder irgendwas spricht oder auch so Kämpfe oder so, dann bin ich ziemlich am in der Luft rumboxen, weil sonst, glaube ich, kriegt man sich authentisch hin. Ja, Hörspiel und Synchron, da hast du ja beide ein Mikrofon relativ nah vor dir. Im Theater musst du ja auch so sprechen, dass dich die Leute in der letzten Reihe gut verstehen. Ist es auch eine andere Art von Sprache im Theater? Muss ja, man da mehr, man muss definitiv. Mehr mit dem Körper? Viel, viel mehr. Also ich habe das auch gemerkt, wenn ich mal Film mache, da muss ich erst wieder vom Theater irgendwie so mindestens 5 Stufen runterschrauben. Weil Theater ist einfach alles größer. Da sind Emotionen größer, da muss auch alles groß sein, damit man es in der hintersten Reihe eben noch sieht und hört. Und diese ganze Gestik und Mimik überträgt sich natürlich auch auf die Stimme. Dann ist natürlich alles besonders deutlich gesprochen. Da vernuschelt man viel weniger. Und schön laut. Und wenn ich natürlich alles schon mit einer Grundlautstärke spreche und auch geflüsterte Sachen immer noch sehr laut gesprochen werden, ist dann eine andere Intensität oder auch eine andere Grundstimmung natürlich dahinter, als wenn ich so ein Mikrofon hauchen kann. Und wenn man dann wieder Hörspiel macht oder Synchron oder ja auch Film, dann muss man sich immer wieder disziplinieren, eigentlich gar nicht zu spielen, was schwierig ist. Aber Theater schon ist sehr viel größer. Hörspielprojekt Feature. Danke Dagmar, danke Jens und gute Besserung. Jetzt erzähl mal, was habe ich da gerade in den News gehört? Der Podcast macht Pause? Ja, der Podcast macht Pause, wir machen Pause. Der Podcast ist eine wundervolle Arbeit, es macht uns allen sehr viel Spaß, aber eben auch viel Arbeit. Und das, ja, wir haben beschlossen, wir brauchen erstmal eine Pause. Naja, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Richtig. Aber wir haben uns was Tolles überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, es wäre super, wenn sich ein zweites Podcast-Team gründen könnte. Das finde ich auch super. Ne? Und zwar für euch wäre das eigentlich genial, weil ihr könnt euch einfach ins gemachte Nest setzen. Gründen müsst ihr natürlich schon selber. Ja, aber das ganze Konzept steht auf jeden Fall. Und es gibt Jingles und alles ist im Prinzip fertig. Die ganzen Rahmenbedingungen sind fertig. Und die Redaktionssitzungen in meiner Küche, die waren auch immer äußerst lustig. Das kann ich mir vorstellen. Mit Jens und Sascha und, ja, ja, gut. Aber man kann das natürlich auch dezentral machen über Skype oder so. Man muss jetzt nicht alle im selben Ort wohnen. Wir hatten natürlich jetzt Glück als Berliner Clique, sage ich mal, dass das möglich war. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass der Podcast eine ganz wichtige Veranstaltung ist, der wichtige Diskussionen und Themen eigentlich auch mal bündelt und in einer unterhaltsamen Form zusammenfassen kann und natürlich auch weit über dieses Hörspielprojektforum hinausstrahlen kann. Und deswegen wäre es natürlich wohl super schade, wenn das irgendwie sang- und klanglos unterginge. Nein, also untergehen wird es auf keinen Fall. Wir machen halt Pause und selbst wenn es nicht passieren sollte, dass sich ein zweites Team formiert, werden wir auf jeden Fall weitermachen nach der Pause. Das heißt, wir ruhen uns jetzt erstmal ein Vierteljahr aus oder so und dann treffen wir uns wieder bei mir in der Küche und machen weiter. Nein, jetzt werden sich ganz bestimmt hier die Telefone gleich heiß klingeln und ja, unsere Mailboxen überlaufen. Ja, wir wollen natürlich eigentlich, dass zwischendurch noch eine Folge erscheint von euch. Okay, und damit sind wir heute schon am Ende der Folge 3 des Hörspielprojekt-Podcasts mit dem Thema Am Anfang war das Wort Alter. Zur Redaktion gehören mir gegenüber unser neues Mitglied Werner, der Nils, Mr. Kubi, Jens Ohrenblicker, Andi Hegewald und unsere Mistjingle Christiane Marx. Außerdem mitgewirkt haben Robert Frank als Schauspielstudent, Andi Süß als Dönermann und als Nick, Freddy B. als Maurice und Dorle Hoffmann als Jenny, Jessica von Häseler, Friederike Haas und Katja Brauneis, Sascha Kiss und Pollux, Felix Würgler und Dagmar Bittner. Unseren herzlichsten Dank an alle Mitwirkenden. Es hat uns wie immer viel Spaß gemacht und wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Hörspielprojekt Podcast. Wir hören uns. Hörspielprojekt.de Podcast. So, Digga, darf ich die werte Herr präsentieren? Eine original orientalische, richtig geile Fleischtasche. Richtig scharf, wie Mephisto hörst persönlich, Alter. Und zahlst du mir bitte schön 23 Goldstücke, werter Herr. Alles klar, Digga. Am Anfang war das Wort, am Ende kommt der Mord. Mord durch Chili.